WDR-Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, heute geht es bei uns um Porno. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist Themennacht und das Thema heißt Porno. Und ich möchte sehr gerne reden, zum Beispiel mit Pornodarstellern, mit Profis, aber auch mit Amateuren. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die pornosüchtig sind. Vielleicht gibt es Pärchen, die ihre Sexualität wiedergefunden haben durch das gemeinsame Schauen von Pornos, oder vielleicht ist auch eine Beziehung durch das Pornoschauen einer Person in der Beziehung kaputt gegangen. Ja, und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die absolute Gegner von Pornografie sind. Ihr könnt anrufen, wie immer, kostenfrei unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. und ich freue mich auf meinen ersten Anrufer, das ist der Chris, und der Chris ist 29. Guten Morgen, Chris. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, hallo. Schön, mit dir zu sprechen. Dankeschön, das gebe ich gern zurück. Du hast dich zum Thema Porno gemeldet, warum? Genau, und zwar bin ich seit 10 Jahren abhängig von den Pornos. Also ich konsumiere Pornos seit dem 18. Lebensjahr und komme nicht mehr wirklich davon weg. Abhängig heißt wirklich, du bist süchtig von Pornos. So ist es. Also am Anfang 4 bis 5 Pornos. Mittlerweile am ist Tag. Es doch ein bisschen am Tag, genau, ja. Die wie lang waren? Also ja, so 10, 15 Minuten ungefähr. Okay. Und wie ist es heute? Also heute ist es so, also ich habe immer noch das Problem mit den Pornos, aber der Umfang ist wesentlich weniger, sind mindestens 3 bis 4 am Tag. Naja, so viel ist es dann nicht weniger geworden. Ja, es ist irgendwie, ich komme, wie gesagt, nicht davon weg. Hast du denn in diesen 10 Jahren auch mal eine Beziehung gehabt? Ja, die hatte ich auch, also mit 22. Mhm. Und ja, also der Pornokonsum ging auch in der Beziehung weiter. Also ich habe meine Freundin mehr oder weniger befriedigt, ja, also mit Zunge oder mit Hand, also oral, oder, und habe mich dann ja ins Wohnzimmer geschlichen, bin dann meiner Porno-Leidenschaft nachgegangen. Ach, das heißt, du hast bei deiner Freundin keine richtige Erektion bekommen? Also ich hatte einmal Sex, normalen richtigen Sex, wie man es kennt, und seitdem nicht mehr. Also ich hatte bis jetzt in meinem Leben einmal richtigen Sex. Einmal richtigen Sex, auch in der ganzen Zeit deiner Beziehung, hast du einmal mit deiner Freundin geschlafen? Also ich hatte, wie soll ich das erklären, Jürgen, also ich hatte schon Sex mit meiner Freundin, ich war irgendwie schon irrigiert, ja, aber ich hatte keinen Höhepunkt. Mhm. Meine Freundin hat es nicht wirklich mitbekommen, die war auch damals so unerfahren wie ich. Mhm. Und ich habe sie halt dann überwiegend dann auch nur mit oral befriedigt. Du hast das mit ihr dann gemacht, bis sie befriedigt war, und bist dann ins Nebenzimmer gegangen und hast dir ein Porno reingezogen und hast dabei onaniert. Richtig, genau. Und bist dann auch gekommen dabei. So ist es, genau. Hat deine Freundin das mitgekriegt? Die erste Zeit nicht. Sie hatte da geschlafen und irgendwann ist ihnen das schon ziemlich völlig vorgekommen und da habe ich darauf angesprochen, warum irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich ihr das schon mehr oder weniger, ich war schon ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen, und habe ihr das erzählt. Und sie meinte am Anfang natürlich erst, sie hat mir nicht geglaubt, sie dachte, das liegt an ihrem Körper oder an ihr. Natürlich hat sie das auf sich bezogen, das ist ja klar. Dass sie dir nicht genügt, dass sie dich nicht scharf genug macht und so weiter. Genau, richtig. Und es gab einen großen Streit, und es war auch ein Grund, warum das die Beziehung leider in die Bücher gegangen ist. Das wollte ich gerade fragen. Das ist einer der Gründe, warum es zu Ende ging. Nach so ist es, 4 Jahren, hast du gerade gesagt? Genau, nach 4 Jahren. Nach 4 Jahren. Und seitdem gab es keine Beziehung mehr? Nein, also Frauen, also die, ich war kurz davor, also mit ihnen zu schlafen, aber es ging nicht. Und mittlerweile bin ich halt schon so weit, dass ich mich von Frauen distanziere. Also ich habe mich mehr oder weniger, es ist Das heißt, damit abgefunden. Ja, das heißt, das Thema realer Sex mit Frauen ist schon so weit weg, weil du letztendlich nur diesen Cybersex oder diese, ja, Cyber kann man es vielleicht beim Konsumieren von Pornografie gar nicht nennen, aber weil du Pornografie gucken willst. Genau, genau. Was für eine Art von Pornos guckst du? Also ich gucke eigentlich nur zu 100% Lesben-Pornos. Ach. Ja. Ich kenne das von Leuten, die mir das schon erzählt haben, wenn die in diese Suchtschiene bei Pornos kommen, dass die immer mehr eine Steigerung wünschen wollen in den Pornos. Mhm. Ist das bei dir auch so, wenn du die letzten 10 Jahre Revue passieren lässt? Das stimmt, ja. Also am Anfang hat mich das schon erregt, wenn sich 2 Frauen geküsst haben. Mhm. Mittlerweile dauert es ziemlich lang bei mir, bis ich dann wirklich zu meinem Höhepunkt komme. Also da muss dann schon mehr passieren in dem Film. Und also es hat sich schon wesentlich gesteigert. Aber es ist immer noch, dass es wirklich nur 2 Frauen sind. Mhm. Dann wäre doch eigentlich ideal, wenn du mal irgendwas arrangieren würdest, dass du mit 2 Frauen Sex hast. Real, meinst du? Ja, das stimmt, aber da bin ich ein bisschen, ja... Schüchtern, ja. Ich würde sagen, also da traue ich mich noch nicht so wirklich. Ja. Du hast es gerade ja so beschrieben, auch mit deiner Freundin. Kannst du es vielleicht auch noch genauer erklären, warum das real mit einer Frau nicht funktioniert? Ich habe eine Ahnung, aber vielleicht kannst du es in deinen Worten sagen. Also du meinst jetzt auf Porno bezogen? Oder? Nein, warum du nicht real mit Frauen schlafen kannst? Ich denke einfach mal, dass ich da zu viele Hemmungen habe, dass ich da einfach zu angespannt bin und schon im Kopf vorher sage, irgendwie es klappt nicht. Dass ich dann mehr oder weniger schon zu sehr Zug mache. Die Antwort wundert mich jetzt, dass du sagst, weil ich zu viele Hemmungen habe. Ich hätte jetzt vermutet, du sagst, ich bin schon so abgebrüht. Ich habe so viel gesehen jetzt im Porno, das kann mir eine reale Frau gar nicht bieten. Ach so, ja, das, du meinst, dass man abgestumpft ist. Dass so, ich, ja. Das auch, also mich reizt es einfach nicht mehr. Also das, das ist auch weg. Es ist halt, wenn ich wirklich mal mit einer Frau irgendwie, ich sag mal, sexuellen Kontakt habe und kurz davor steht, dann geht mir das halt durch den Kopf und ich kann einfach nicht abschalten, weil ich dann wirklich denke, oh, klappt's jetzt nicht. Mhm. Das ist dann auch schon ziemlich da im Kopf. Und deswegen, wie gesagt, habe ich mich davon distanziert. Nur ist ja die beste, ich glaube, die beste Möglichkeit, so eine sexualisierte Sucht zu überwinden, mit der Liebe. Wenn du dich in eine Frau wirklich verliebst, wo am Anfang gar nicht die Sexualität so im Vordergrund steht, könntest du dir dann vorstellen, gut, das ist jetzt noch nicht passiert, das ist jetzt theoretisch, dass du das vielleicht überwinden könntest und deine Frau dann in einem ganz anderen Licht siehst. Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht, Jürgen. Also in den 10 Jahren oder generell aus der Zeit, wo ich jetzt Single bin, habe ich schon versucht, mit Frauen eine Beziehung aufzubauen, aber ich wurde meistens enttäuscht. Also es kommt noch mit dazu. Also momentan denke ich etwas negativ über die Frauenwelt. Du denkst negativ über die Frauenwelt, das ist ja kurios. Obwohl du noch gar nicht viel Erfahrung mit der Frauenwelt gemacht hast. Eigentlich schon, aber es ist halt einfach die Enttäuschung da. Also wenn man eine Frau kennenlernt, man möchte irgendwie die Beziehung, man möchte Zärtlichkeiten, jetzt abgesehen von Sex, ja, es funktioniert bei mir nicht. Also irgendwas mache ich falsch, dass es nicht klappt. Mhm. Ich will das nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ist da auch eine gewisse Unsicherheit und Angst? Eine Verspannung? Definitiv würde ich schon sagen, ja. Hast du eine Vorstellung, woher das kommt? Kann ich dir nicht sagen. Also ein guter Freund von mir meinte, es ist irgendwie vielleicht mit der Kindheit, dass da irgendwas war, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Also, schämst du dich für deinen Körper? ja, also ich bin nicht wirklich zufrieden damit. Nicht zufrieden, also er könnte besser sein. Was gefällt dir denn so nicht an deinem Körper? An meinem Körper, dass ich einfach sehr schlank bin. Du bist sehr schlank, das ist doch super. Ja, es klingt im ersten Moment toll, aber ich bin sehr schlank und bin auch sehr klein, also was heißt sehr klein, ich bin 1,70, also das ist doch nicht so attraktiv für die Frau allgemein. Ja. Bist du zufrieden mit deinem Penis? Ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, Durchschnitt. Also okay. Da mache ich mir keine Gedanken. Gut, das ist ja schon mal sehr gut. So, jetzt sagst du selbst, du problematisierst es und sagst, ich bin letztendlich pornosüchtig, ich kann mich gar nicht mehr auf Beziehungen einlassen und so weiter. Was hast du bisher dagegen getan? her habe ich eigentlich versucht, selbst aufzuhören. Es gibt ja, es diskutieren ja verschiedene oder generell eine große Meinung im Internet, dass man 3 Monate die Pornos weglassen soll und dann dürfte es wieder gehen. Mhm. Aber ich schaffe es nicht. Also ich, das irgendwie nach einem Monat spätestens muss ich halt wieder zum PC greifen und dann letzten Monat klicken. Aber immerhin 1 Monat hast du schon mal geschafft. Ja, genau. Das ist doch schon mal ein gutes Ergebnis. Das ist ein Anfang, ja. Beim nächsten Mal schafft es vielleicht 5 oder 6 Wochen und so könnte man das doch steigern. Stimmt, ich glaube, so wie du das schilderst, musst du dringend was unternehmen, um da rauszukommen, weil du hast ja eigentlich gar keine Sexualität mehr. Es ist ja eine ganz, ganz verkapselte Sexualität, die du lebst. Wo ein anderer Mensch gar keinen Zugang mehr hat. Ich glaube, da könnte die tollste Frau der Welt kommen. Die könnte bei dir nichts mehr anrichten. So ist es. Ja. So, und das ist, finde ich schon ein bisschen junger Typ, ein bisschen traurig, weil es geht ja nicht nur im Leben um Sexualität, sondern auch um Beziehung, um Zärtlichkeit, um Innigkeit, Vertrauen. All das findet ja dann bei dir nicht statt. Das ist es. Es ist einfach nur Porno an und was. Was ja auch sehr öde ist, ne? Oder? Ich glaube schon, ja. Ja, da gebe ich dir recht. Kommt es dir nicht manchmal zu den Ohren und aus den Augen raus, wenn du es einschaltest? Übrigens, wo guckst du es dir an? Einfach irgendwo im Free-Internet? Genau, gibt ja mehrere Seiten im Internet, die das anbieten. Okay. Und ja. So, wenn du es einschaltest und du letztendlich, ist es ja immer dasselbe, kommst du dir dann nicht irgendwie mal hoch aus den Ohren raus schon? Ganz ehrlich, ja. Es ist in dem Moment ist man halt, ich sage jetzt mal, notgeil, wo man sich sagt, okay, komm, und danach, man fühlt sich irgendwie, wie soll ich sagen, leer. Mhm. Man ist enttäuscht von sich selbst, man ist irgendwie. Und man macht immer wieder. Es ist irgendwie so eine Spirale. Also, ich finde, dass du müsstest auf 2 verschiedenen Ebenen agieren. Auf die eine Ebene ist, dass du es nochmal wirklich mit Disziplin versuchst, also Abstand zu gewinnen. Mhm. Und die andere Ebene ist, es ist schon pathologisch bei dir, finde ich, wenn man das so hört, was du erzählst. Wäre natürlich auch die Möglichkeit, einer Sexualtherapie zu erwägen. Okay. Mhm. Ich möchte dich gern beraten lassen, diesbezüglich von meinem Psychologen, von dem Jürgen, was du da machen könntest. Es liegt ja bei dir, was du dann realisierst. Aber irgendwas musst du jetzt in die Wege leiten. Wenn das nochmal 10 Jahre so weitergeht, kommst du da gar nicht mehr raus. Ja, das möchte ich ja ändern. Deswegen habe ich auch bei dir angerufen, Jürgen. Ja. Lieber Chris, das heißt, du legst bitte auf, der Jürgen ruft dich wieder an und ich hoffe, dass du da aus diesem Kokon rauskommst. Alles klar. Alles Gute, würde ich sehen. Ja, danke dir auch. Tschüss, ciao. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht Porno. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die vielleicht Pornodarsteller sind, die vielleicht auch eine ganz spezielle Form der Pornografie konsumieren und natürlich mit Gegnern. Wer von euch findet Pornos so richtig schlimm und ablehnenswert? Hier ist Jochen. Jochen ist 68. Guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, Jürgen. Ich grüße dich. Guten Morgen, Jochen. Zum Thema Porno kann ich Folgendes sagen. Wir haben also auf privater Basis, haben wir vor gut 25, 30 Jahren diese gesamte Situation mal entwickelt und haben dann also vielleicht so 3-4 Mal im Jahr 7 bis 8 Pärchen dann im Haus gehabt. Mhm. Du und deine Partnerin? Meine Partnerin und ich, wir haben dann also, sag ich mal, unser Haus dazu benutzt, mehr oder weniger so eine Art Swingerclub daraus zu machen auch. Ja. Du hattest ja auch das Thema Gangbang mal drauf. Ja. Also den Begriff kannte ich gar nicht, aber das, was dahinter steckt, das haben wir damals also auch schon gemacht. Und das habe ich dann freundlicherweise auf Video, dann vielleicht 7 bis 8 Stunden, habe ich dann auf Video dann gebannt und daraus dann 2 mal 3/4 Stunde gemacht. Und dann haben wir uns nach 1 oder 2 Jahren, haben wir uns dann also nochmal zusammengesetzt beim lustigen Flasche Wein für die Damen. Haben wir dann nochmal gesagt, guck mal, so sahen wir früher aus, das haben wir dann gemacht und so weiter. Dann kamen die gleichen Leute nach 2, 3 Jahren wieder zu euch und habt ihr eure eigene Session angeguckt. Wenn du so willst, ja. Und dann ging es wieder rund. Beim ersten, zweiten Mal ja. und dann hat sich das aber im Grunde genommen also in Luft aufgelöst und sind also auch ein paar Pärchen dann also abgehauen und sodass also, sag ich mal, wir dann nur noch zu sechst waren, dann haben wir das also nicht mehr gemacht. Da haben wir gesagt, komm, jetzt lassen wir den Scheiß. Jetzt mache ich das auch nicht mehr. In meinem Alter mache ich das nicht mehr. Naja, also damals, als ihr das zum ersten Mal gemacht habt, wer hat denn gefilmt oder habt ihr fest installiert, Kameras irgendwo? Also teilweise habe ich die Filme gemacht, teilweise waren das also auch, dann haben wir also noch einen Kollegen engagiert, der dann seine Freundin mitbringen durfte, der durfte auch dabei sein. Unter der Rubrik dann, pass mal auf, film doch mal also diese gesamten Situationen oder ja. Was. Und es war wirklich ganz tabulos, es war knallharter Porno, man konnte alles sehen, der hat überall schön reingeleuchtet, alles geguckt. Ich weiß nicht, ob ich das also über den Sender so definitiv sagen kann. Ja, sag's mal. Aber es ging also, sag ich mal, was ich heutzutage so an Pornofilmen sehe, von der Qualität her, ich würde fast sagen, das ist also, sag ich mal... Wart ihr besser? Da waren wir besser, ja. Die anderen Leute hatten dann aber, und du hast das Material bei dir aufbewahrt. Ich habe das bei mir aufbewahrt, dementsprechend, sag ich mal, über Videoschneidmaschinen, habe ich das dementsprechend also geschnitten. Ich habe das dann dementsprechend kopiert von einem Rekorder zum anderen. Also ich habe die Dinger natürlich nicht rausgegeben. Ich wollte gerade sagen, die haben mir dann großes Vertrauen zu dir gehabt. Du hättest ja, wer weiß was, mit diesen Pornofilmen machen können. Ja, gut. Und wir kannten uns ja auch. Ja, ja, okay. Waren ja auch teilweise Freunde dabei. Ja, ja. Da waren also Kegelclub-Mitglieder dabei. Aber also, jetzt so. Unter uns beiden. Bitte. Es verging ja doch eine gewisse Zeit, bis ihr euch dann wieder in dieser Pärchenrunde getroffen habt, um das zum ersten Mal anzugucken. Hast du und zwischendurch vielleicht auch deine Freundin, habt ihr beide alleine euch das mal angeguckt? Wir beide haben uns das alleine auch angeguckt, allerdings, sag ich mal, nicht um es da irgendwie dran aufzugallen, sondern zu gucken, ob das einigermaßen stilistisch so, ganz, also von der guter Schnitt ist und Choreografie, von dem Schnitt her, so, ob das so in Ordnung ist. Ja klar, das haben wir gemacht, ja klar. Ne? Wie lang waren denn diese Filme oder der Film? Ja, ich sag ja, in der Anfangsphase habe ich dann etwa 7 bis 8 Stunden zusammen an Filmmaterial gehabt, das dann auf 2x3/4 Stunde dementsprechend reduziert, also Teil A, Teil B. Okay, ja. Einmal war zu Ostern und dann ist zu Weihnachten dann gelaufen. Also, nee, Spaß beiseite. Aber ich will noch mal zu sagen, zum Neidfaktor was sagen. Das gehörte teilweise auch dazu rein. Also du hast ja das letztens noch also als Thema gehabt, Neid und Hass. Ja. Teilweise sind dann auch Leute aus diesem Bereich ziemlich neidisch geworden, zumal das bei mir so war, ich habe damals auch ein ziemlich schönes, dickes, großes Auto gefahren. Wir haben also, sag ich mal, viele, viele schöne, schicke und vor allen Dingen weitreichende Urlaube gemacht. Wir waren also relativ finanziell abhängig, unabhängig und sind dann Neidkomplexe aufgekommen. Verstehe ich also. Was hat die Neidkomplexe mit den Pornofilmen zu tun? Das waren die Leute, die dabei waren. Auf was waren die neidisch? Auf unser gesamtes Leben, auf unser gesamtes Ambiente. Okay, das hat aber jetzt mit den Pornos nichts zu tun. Mit den Pornos hat das nichts zu tun. Ich dachte, das hing da irgendwie auch mit zusammen. Nein. Also die Leute, die dann teilweise dabei waren, dann hat sich das also da ein wenig das verändert, dass dann Neidkomplexe aufgekommen sind und aufgrund der Tatsache dann also dieses dann gesprengt worden ist. Okay. Gibt es diese Filme heute noch? Die Filme gibt es heute noch, ja, die habe ich noch. Wann hast du sie das letzte Mal gesichtet? Ich würde sagen, vor gut 10 oder 12 Jahren habe ich das nochmal gemacht. Sind die tief im Archiv verschwunden? Nicht nur das. Du musst ja auch davon ausgehen, dass also teilweise die Videorekorder... Ja, ja, genau. Also, die sind gar nicht mehr da oder kaputt. Oder die doch, die sind noch da. Ja. Ich habe also, sag ich mal, zu den Originalbändern damals das Gerät auch gelassen. Aber wenn so ein Gerät nicht bewegt wird, dann gibt es natürlich da Probleme. Bist du mit der Frau noch zusammen, mit der du das damals gemacht hast? Nein, die ist leider verstorben. Lebst du jetzt alleine? Ich lebe alleine, ja. Gibt es noch sexuelle Aktivitäten, Gruppensex bei dir? Gruppensex bei mir nicht, nee. Ich habe also eine langjährige Freundin, mit der ich also, sag ich mal, ziemlich aktiv bin. Aber allerdings, sag ich mal, solche Veranstaltungen, habe ich ihr auch von erzählt, machen wir dann also nicht mehr. Jetzt hast du gerade eine Andeutung gemacht, mit dem Gangbang. Ja. War das Schweinischste, was ihr gemacht habt und aufgenommen habt? Zu dem damaligen Zeitpunkt, ja. Du musst dir mal vorstellen, da lag eine Frau und also dann 7, 8, vielleicht teilweise auch ein paar Männer mehr. Mhm. Und den Rest brauche ich dir ja nicht zu erklären, das weißt du ja selber, was dann gelaufen ist. Und das ist dann also so gelaufen. Und das ist nicht von mir gekommen, sondern vom Kollegen, hat gesagt, ich habe das mal irgendwann mal wo auch immer gesehen. Lass uns das doch auch mal machen, ja, da waren sie alle eben. Aber ich gehe davon aus, dass die Frau das auch gerne wollte, dass sie von so vielen Männern dann penetriert wird. Ja, sicher. Was haben denn die anderen Frauen währenddessen gemacht? Die haben wohl verschämt daneben gestanden. Ich weiß es nicht. Das war ja dann schon ein rechtes, ihr habt die Tabus ja gesprengt dann, während dieser Sessions, die ihr da gefeiert habt. Das kann man so sagen. Leider auch, muss ich dir auch sagen, sag ich mal, ohne damals die Verhüter ließ, ohne Gummis. Ne? Gab es da schon HIV? Vor gut 30 Jahren. Ja. Ja, war aber nicht so bekannt. Nee, sondern es fing so an. Ich meine, 84 ging es los, 84. Ja, das war Anfang der 80er Jahre war das. Also aber es ist gut gegangen bei euch. Ja, bisher haben wir niemanden. Deshalb, also man kann jetzt sagen, ja, meine Frau ist verstorben, die ist aber nicht an HIV positiv verstorben, sie ist an Krebs verstorben. Also damit möchte ich keinen Zusammenhang in irgendeiner Art und Weise bringen. Nee, natürlich nicht. Was für Tabus habt ihr damals noch gebrochen? Was habt ihr an besonderen Sachen gemacht? Ja, Gangbang habe ich dir schon gesagt. Und natürlich dann also auch die wechselseitigen, ja, ich würde fast sagen, das untereinander Partnertausch, also ohne Ende. Ne? Da wir also 4 verschiedene Ebenen in dem Haus hatten, konnte man natürlich, sag ich mal, bei den verschiedenen Zimmern dann auch sich so Separés nehmen und dann haben wir dann also, sag ich mal, so rundherum dann ja in der Gegend rumgepappt. Ne? Ich weiß nicht, ob du es gerade am Anfang gesagt hast. Wie viele Pärchen waren das? Teilweise bis zu 8. Ah ja, das ist eine große Gruppe dann. Ja. Das war eine große Gruppe. Also das war die Spitze. Auch in Richtung lesbischen Sex, Bisexualität. Sowas auch? Nein. Das nicht. Also wenn alles schön brav, Männchen, Weibchen. Ja. Heterogen sexuell. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da so ein schwules oder ein lesbisches Pärchen dabei gewesen wäre. Wenn, da wäre das auch kein Thema gewesen. Die hätten wir natürlich selbstverständlich mit integriert. Und niemand hing am Andreaskreuz oder so? SM-Geschichten gab es nicht? Nein. Ja, Jochen erzählt uns aus seiner Jugend, als er damals Videos gedreht hat. Er ist übertrieben. War ich 30, 35. Ja. Ja. Würdest du im Nachhinein sagen, gute Erfahrung? Oder man hätte es sich auch sparen können? Ja, man hätte sich das auch sparen können, kann ich sagen, ja, aber zu dem damaligen Zeitpunkt waren wir, was ich so auf einem ganz anderen Trip, also so heiß und mal zu gucken und das ist ja im Grunde genommen eine andere Art des Fremdgehens, was wir gemacht haben. Ich bin im Nachhinein froh, also im Nachhinein, also bezogen auf meine zukünftige oder dann zukünftige Partnerschaft, dass ich das Fremdgehen gar nicht mehr notwendig hatte, weil ich das ja schon alles hinter mir hatte. Wie war denn das übrigens damals dann für dich, wenn du gesehen hast, dass deine Frau mit jemand anderen rummachte? Das hat mich erregt, angeregt und erregt. Keine Eifersucht? Eifersucht war da nein. Und nicht dabei. Und bei deiner Partnerin auch nicht, wenn du da mit einer anderen Frau was gemacht hast? Nee. Jochen, danke, dass du uns erzählt hast davon, von damals. Ja, gerne geschehen. Aber ich habe noch eine andere Frage an dich. Ich weiß ja, dass du 2016 leider aufhörst mit deiner Sendung. Nach 20 Jahren würde ich das auch tun. Ich hatte dir auch schon mal eine Mail geschickt mit der Frage, ob es vielleicht ein Gedanke wäre, dass du eventuell im Jahr 2017 vielleicht mal nicht mal das jeden Tag machst, sondern vielleicht partiell einmal die Woche oder dreimal oder viermal oder fünfmal im Monat. Ja, aber ich glaube, wenn man ein, das ist so ein, eher so, würde mir mehr entsprechen, wenn ich einen Schnitt mache, dann mache ich den Schnitt auch richtig. Ach so. Also das ist eher so meine Intuition. Das ist ein ganz schöner Vorschlag, den du da bringst, aber eigentlich ist es dann nicht. Wenn ich Adieu sage, dann sage ich zumindest, was das Format ja anbelangt, auch wirklich Adieu. Jürgen, das wäre so ein Abschied auf Raten. Ja, genau, genau. Also das ist nicht so gut. Aber vielleicht sehen und hören wir uns ja in anderen Formaten dann auch wieder. Lieber Jochen, ich danke dir vielmals und wünsche dir alles Gute. Danke ich dir auch. Danke. Und weiterhin viel Glück mit der Sendung. Auch das hast du ja so oder so. Vielen, vielen Dank. Sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Unser Thema heute Porno, Pornografie. Hier ist Marc, der ist 43. Guten Morgen, Marc. Hallo, Marc. Hallo, Jürgen. Ja. Hallo. Jetzt höre ich dich gut. Hallo, Marc. Ich dich auch. So, du hast zum Thema Porno angerufen. Richtig. Warum? Also ich bin absoluter Gegner von Pornos. Ah. Weil ich als glaubenstreuer Katholik dieses Menschenbild, was dort hochgehalten wird, nicht teile. Was für ein Menschenbild wird da hochgehalten, deines Erachtens? Ich finde, dort werden Frauen nicht mit Würde oder Menschen nicht mit Würde behandelt, so wie es eigentlich sein sollte. Ich finde, Menschen haben eine gewisse Würde vom christlichen Menschenbild her. Ja? Und gibt ich es finde, ja? Ja, bitte? Ja. Nee, sag du erstmal weiter. Ja, und ich finde einfach, dass das in diesem Film nicht gewürdigt wird. Und Pornografie ist ja auch nicht Pornografie. Es gibt unterschiedliche Arten von Pornografie. Mhm. Es gibt auf der einen Seite erotische Filme, es gibt pornografische Filme als solche mit Hardcore-Sex. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch gewaltverherrlichende Filme. Mhm. Ja, mhm. Ich stelle mir das gerade vor. Ich selber bin verheiratet, habe einen 13-jährigen Sohn. Mhm. Und ich möchte auch nicht, dass der Zugang zu diesen Filmen bekommt. Ja, ich finde in dieser heutigen liberalisierten Medienwelt, finde ich es nicht gut, dass Kinder, selbst Kinder und Jugendliche, ja, Zugang zu diesen Filmen haben. Ich halt finde, das ist ein Unding und dazu stehe ich auch. Das sehe ich ganz genauso wie du. Ich vermute nur, Marc, du wirst es jetzt noch verhindern können, aber in ein paar Jahren wirst du es nicht mehr verhindern können, dass der Junge sich die Sache mal zumindest mal anguckt und für sich entscheidet, ob es was ist. Du hast ja natürlich, Entschuldigung. Das ist natürlich klar, aber ich sag mal, ab einem gewissen Alter muss ein Kind natürlich auch, sag ich mal, fürs Leben vorbereitet werden. Mhm. Das ist aber jetzt meine Aufgabe, das jetzt erstmal in die Wege zu leiten, damit er auch später dann dementsprechend auf das Leben auch vorbereitet ist. Das ist meine Aufgabe oder das Aufgabe meiner Frau von uns Eltern. Also du hast gerade gewaltverherrlichende Pornografie genannt, die klammern wir jetzt mal aus. Da müssen wir gar nicht drüber reden, dass das schlimm ist und dass das kein nicht diskutabel ist. Dann sagst du frauenverachtend. Das ist auch ein beliebtes Argument in der feministischen Szene. Daher gibt es jetzt jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe neulich noch irgendwo einen Filmbericht gesehen über eine mittlerweile ziemlich bekannte Regisseurin, die Pornografie für Frauen macht. Also da geht es auch ziemlich hart zur Sache, aber eben aus der Sicht der Frauen. Wie stehst du denn zu solchen Sachen? Ja, ich lehne generell, also egal welche Gruppierung der Pornografie das ist, lehne ich das einfach ab, weil ich finde, das passt nicht. Ich bin ja, wie gesagt, wie ich es eingangs gerade erwähnte, ich bin glaubenstreuer Katholik. Ich richte mich nach den Prinzipien der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche, nach Werten, nach dem Katechismus, nach der Bibel. Mhm. Und da ist das, wie du ja auch weißt, oder wie eigentlich jeder weiß, nicht gestattet. Und das lehne ich einfach ab. Ich finde, mein Thema ist die Liebe, die Zärtlichkeit, die Partnerschaft, die Ehe, die Treue. Das ist mein Thema. Gut, finde ich auch alles super. Treue und Liebe und Partnerschaft, alles gut. Aber es gibt ja dann auch noch, das ist ja auch im Menschen angelegt, einfach den Trieb, die Lust an der Lust. Ja. Das heißt, du möchtest keine Abbildungen sehen von Geschlechtsteilen in sexueller Aktion. Generell nicht. Also es geht mir darum, dass man, wie gesagt, dass zur Würde des Menschen auch die Achtung des Menschenbildes. Okay, dann auch der Sexualität zum Beispiel. Ich will gar nicht mit dir streiten. Ich unterbreche nur, um dich zu verstehen. Wir streiten uns nicht. Wir sind hier vollkommen, es läuft gut. Genau. Warum ist die Würde gestört, wenn so etwas produziert wird und wenn man sich das anschaut? Weil ich finde einfach, dass dieses, ich wollte nochmal auf den Liberalismus zurückkommen. Ja, heutzutage trägt jeder seine Sexualität, oder sehr viele Menschen, nicht jeder, will ich nicht verallgemeinern, aber es gibt viele Menschen, die tragen die Sexualität frei in die Öffentlichkeit. Viele sprechen darüber. Mhm. Die Medien, ich meine, wenn ich mir jetzt diese Sendungen angucke, in den privaten oder wo es die überall gibt, bin ich einfach der Meinung, dieses offene, dieses liberale heutzutage, dieses, wo früher vor 40, 50 Jahren niemand drüber gesprochen hätte, ja, aber weil es einfach der Anstand. Marc, aber sehnst du dich in diese furchtbar verklemmte Zeit zurück? Ich nicht. Ich sag mal, das ist ja deine Meinung, die ich respektiere, ja. Aber Tatsache ist auch, dass es früher, in der früheren Zeit weniger Scheidungen gab. Es gab glücklichere Familien. Es gab vielleicht weniger Scheidungen, aber es gab deshalb nicht mehr glückliche Familien. Viele haben sich nicht scheiden lassen, weil es sich nicht gehörte, sich scheiden zu lassen, und haben viele Jahrzehnte im Unglück gelebt. Aber lass mich noch was Konkretes fragen. Ja. Ich will noch mal mit auf die Menschenwürde. Das habe ich nämlich immer noch nicht verstanden. Dein Vorredner Jochen hat in einem privaten Kreis, du hast es ja wahrscheinlich gerade mitgehört, hat im privaten Kreis Amateurpornografie aufgenommen. Mit befreundeten Pärchen. Das heißt, alle haben das auf der Basis der Freiwilligkeit gemacht. Alle haben Spaß daran gehabt, alle haben eingewilligt. Warum widerspricht das der Würde des Menschen? Auch wenn sie es freiwillig machen, heißt es ja noch lange nicht, dass es gut ist. Warum ist es schlecht? Nein, weil es einfach, ich finde, wie gesagt, es ist man hat einen gewissen, von der Natur aus, ein gewisses Schamgefühl. Aber das sagst du jetzt. Viele sagen, dass Jochen... Ja, natürlich, ich kann ja nur für mich sprechen. Ich will jetzt meine Meinung hören. Die sage ich jetzt hier, ja. Und ich finde einfach, wie gesagt, ich finde, dass jeder Mensch, wie gesagt, ein gewisses, oder ich zumindest habe das, ja, ein gewisses Schamgefühl hat. Und ich finde, jeder sollte einen gewissen Wertekanon haben. Zu meinem Wertekanon gehört es nicht, mich nackt vor irgendwelchen Menschen zu zeigen, mit anderen Menschen Gruppensex zu haben. Verurteilst du das, dass die anderen das machen? Ich persönlich finde das nicht gut, wenn du mich fragst. Wie gesagt, aufgrund eben der, wie ich gerade schon sagte, eben, wie gesagt, ich habe eine andere Ausrichtung auf mein Leben. Ich habe das christliche Menschenbild. Andere Menschen mögen das anders sehen. Okay, ja. Verstanden. Aber ich finde nicht, dass es, mir ist das einfach zu liberal. Ich finde, das ist einfach, für mich, ich sag dir ganz offen, wie ich das sehe, für mich ist das, was die katholische Kirche auch sagt, Sünde, nicht kompatibel mit der Bibel, konträr zum Katechismus der katholischen Kirche. Okay, wir wollen nicht mutmaßen, was hinter den Mauern der katholischen Kirche alles so für Videos geguckt werden. Da wollen wir ich möchte dich was Persönliches fragen. Also ich stimme dir übrigens auch zu, dass wir in einer zu sexualisierten Welt leben und dass das vor allen Dingen für ganz junge Leute irgendwie nicht gut ist für die Entwicklung. So, richtig. Du bist ein 43-jähriger Mann. Jetzt unter uns beiden Betschwestern, Hand aufs Herz, hast du früher nicht auch mal ein Porno geguckt? Nein, kann ich also ganz ehrlich verneinen, weil ich von der Kindheit an, sage ich eine ganz ehrliche Meinung, immer das christliche Menschenbild so erzogen wurde. Aber dann weißt du ja gar nicht, was ein Porno ist und du urteilst darüber. Natürlich wird man mit solchen Sachen natürlich konfrontiert über das Internet und so weiter. Das ist ja ganz klar in der heutigen Zeit. Ich benutze das Internet ja auch beruflich und so weiter. Man wird ja von allen Seiten konfrontiert mit diesen Sachen. Also schon mal reingespingst schon? Bitte? Schon mal reingeguckt schon? Zwanghaft, natürlich. Ja. Aber nicht zwangsläufig, wollte ich sagen. So, du musst jetzt auch nicht antworten, du gestattest noch eine Frage. Du bist ein Mann und du warst doch mal ein junger Kerl. Was hat dich denn geil gemacht? Jürgen. Das ist auch eine sehr private Frage. Ja, wenn du jetzt sagst, du möchtest nicht antworten, dann ist das auch völlig in Ordnung. Nein, ich sag mal, ich finde, wie gesagt, das meine ich ja gerade. Das ist ja gerade dieses, was ich meine. Ich akzeptiere das, weißt du. Aber ich finde, wie gesagt, ich würde niemals über meine Sexualität in einer Talkshow reden oder würde niemals. Was ich nur sagen kann, ist, dass ich voll hinter dem Menschenbild stehe, was christlich ist. Und das bedeutet für mich, dass man die Sexualität In die Ehe packt, das finde ich richtig, das ist mein Menschenbild. Wie gesagt, ich kann ja nicht für andere Menschen sprechen, ich kann ja nur für mich selber sprechen. Ja? Ich finde es sehr mutig, dass du das so äußerst und das ist auch völlig legitim, das so zu sehen. Da sind wir natürlich grundlegend andere Auffassungen mit der Sexualität und der Ehe, aber es ist dein Lebensweg und du hast dich dafür entschieden und das gilt es hundertprozentig zu respektieren, solange daraus nichts Missionarisches erwächst. Wenn es für dich dein Weg ist, ist das völlig in Ordnung. Aber ich, ich missioniere aber trotzdem gerne. Weißt du, ja, da werden wir dann alles. Okay. Ja, aber da kriege ich dann wirklich das. Ich finde schon, wenn man über Werte redet, dass man die auch, weil andere machen das ja auch. Ich sag mal, andere versuchen mir auch ihre Meinung aufzuoktroyieren, ja? Und ich versuche natürlich aber nicht Meinung aufzuoktroyieren, sondern schon meine Meinung zu sagen. Okay. Ja? Das ist vollkommen. Ich glaube, dass die Kirche und die Kirchen uns lange genug ihre moralischen Vorstellungen versucht haben aufzuzwängen. Gott sei Dank leben wir jetzt in einer Zeit, wo wir das etwas freier entscheiden können. Damit will ich nicht sagen, dass es auch sehr viel Gutes gibt in der moralischen Vorstellung der Kirchen. Aber was die Sexualität anbelangt, bin ich da doch anderer Auffassung. Marc, danke für deine offenen Worte. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir auch. Alles Gute. Tschüss. Gottes Segen für dich. Danke. Ja, danke schön. Ciao. So. Hier ist der Bernd. Der Bernd ist 23. Guten Morgen. Guten Morgen, Bernd. Ja, guten Morgen, Jürgen. So. Wir unterhalten uns auch über Pornos. Genau, auch ein Gegner? Auch ein Gegner? Nee, kein Gegner, sondern ich rufe an, weil du hast ja erwähnt, dass du ganz gerne mit Leuten sprechen würdest, die sehr spezielle Interessen in dem Bereich haben. Ich hab dich überhaupt nicht verstanden. Was? Sag's nochmal. Okay, nochmal. Ich rufe an, weil du hast ja erwähnt, dass du gerne mit Leuten sprechen würdest, die in dem Bereich sehr speziell sind. Ach so, genau, ja. Entschuldigung. Genau. Ja. Okay, und ja, bei mir ist das halt vor allem dieser japanische Kram. Zum einen also ganz normal mit menschlichen Darstellern, aber zum anderen halt auch viel mit gezeichneten Figuren. Verstehe. Im Volksmund allgemein bekannt als Hentai. Ja, genau. So heißt es. So heißt eine Version davon, sagen wir es mal so. Versuch mal ein bisschen deutlicher zu sprechen oder halt das irgendwie anders. Du bist sehr schwer zu verstehen. Ja, das Telefon ist ein bisschen älter, da ist der Empfang schon ein bisschen schlechter, deswegen. Ja. Also, die Pornografie, die du konsumierst, sind teilweise Comicfiguren, japanische Comicfiguren. Ja, genau, kann man so sagen. Das hat halt zum einen den Grund, dass man da halt ein bisschen Grenzen überschreiten kann, die mit menschlichen Darstellern halt nicht möglich wären. Welche Grenzen sind das, die man da überschreiten kann? Man kann die Figuren zum einen natürlich betont jung zeichnen, so dass da ein gewisser Eindruck entsteht, sag ich mal. Und zum anderen kann man natürlich auch an Grenzen gehen, die mit menschlichen Darstellern einfach nicht machbar wären. Also ich sag mal, im Gewaltbereich zum Beispiel. Aber jetzt hast du zwei Stichworte gesagt, wo ich sehr zurückschrecke. Einmal, wenn man sich in die Fantasie hineinbegibt, mit einem Kind oder mit einem jungen Menschen Sex zu haben, gezeichnet in der Figur als jung. Und das andere ist Gewalt. Das macht dich an? Also Kind möchte ich nicht sagen. Also die sind jetzt selten jünger als... Also das Alter wird selten spezifisch genannt, sagen wir es so, aber es wird meistens impliziert, dass sie halt noch im japanischen System quasi auf die Highschool gehen, also im Bereich 16 bis 18, wobei ich lieber sage 18. Okay, gut, aber Stichwort Gewalt. Ja, Gewalt ist natürlich auch eine Form davon. Das hat zum einen den Punkt, dass man das Mädchen oder die Frau dort irgendwie unterdrücken kann, und zum einen kann man natürlich damit auch seinen eigenen Sadismus ein wenig ausleben. Nun gibt es das ja auch, sowas gibt es ja auch in den, ich sag mal, normalen Pornos. Ja, aber da gibt es das sehr in Light, sag ich mal. Also da ist das höchste der Gefühle ja irgendwie mal ein Deep Throat oder sowas. Und hier geht es halt ein bisschen weiter, sagen wir mal auch so, dass es über Fantasiegrenzen quasi hinausgeht. Und das befriedigt deine geheimen Fantasien? Unter anderem, ja. Nun könnte man ja sagen, wahrscheinlich wird jetzt ein kritischer Pornogegner würde sagen, wenn du das da schon in der Fantasie praktizierst oder dich da hineinbegibst, dann ist der Schritt nicht mehr weit, dass du irgendwann in der realen Welt auch Frauen unterdrückst und gewalttätig bist und so weiter. Ich muss dir sagen, die Gefahr besteht bei mir persönlich zumindest einfach nicht, weil mir wäre doch ganz einfach zu mühsam, wäre mir schlicht zu anstrengend. Ich kann verstehen, dass diese Gefahr eventuell bei anderen Menschen besteht, bei Leuten, die ihren Trieb da weniger im Griff haben oder ein bisschen aktiver sind. Aber bei mir persönlich besteht diese Gefahr absolut nicht. Hast du denn eine Freundin im Moment? Nein, ich hatte auch noch nie eine Freundin und ich plane eigentlich auch keine Freundin zu haben. Ach, das ist ja ein Hammersatz. Ich hatte noch nie eine Freundin und ich, 23 Jahre alt, plane auch nie eine zu haben. Warum nicht? Das ist wieder so eine Sache des Aufwands. Das wäre mir einfach schlicht zu anstrengend. In einer Beziehung muss man ja auch gewisse Kompromisse eingehen. Das ist ganz selbstverständlich, sonst kann sowas nicht funktionieren. Mensch. Und dazu bin ich einfach nicht bereit. Ich habe da einfach lieber meine Ruhe. Ich bin völlig platt, dass du das so ganz normal sagst, ohne ohne dass du das problematisierst. Du hast einfach keinen Bock auf eine Beziehung. Ende der Debatte. Genau. Hast du dich denn nicht schon mal irgendwie in jemanden verliebt heimlich, wo du so dachtest, ah, doch, würde ich ganz gerne mal? Ich muss natürlich sagen, so in Schulzeiten, so 5. und 6. Klasse kam das schon mal vor, aber man lernt das dann auch schnell, man legt das dann auch irgendwann einfach ab. Weil, aber Bernd, man sieht, ja, bitte? Nee, man sieht ja auch diesen ganzen Rattenschwanz, der damit zusammenhängt, weil andere von ihrer Beziehung eingehen. Ja, man schon. Hat auch die, aber es gibt ja auch viel mehr Schönes. Verpflichtungen, weniger Zeit. Ja, das ist jetzt sehr rational gedacht, aber es gibt ja auch viele wunderbare, großartige Momente, wenn man mit jemandem zusammen ist. Aber Bernd, hast du nicht einfach Bock, ich sag's wirklich so, mal diese reale Erfahrung zu machen, mit einer Frau zu pennen? Du, vielleicht fehlt mir da einfach echt die Praxiserfahrung. Also ich sag mal, vielleicht habe ich einfach nicht Blut geleckt. Das kann gut sein, aber so in meinem jetzigen Zustand fehlt mir das eigentlich nicht. Nein, ich denke auch nie so drüber nach. Und im äußersten Fall, wenn es wirklich denn so weit kommen sollte, dann ist ja in Deutschland glücklicherweise die Prostitution erlaubt. Also dann könnte man immer noch den Weg gehen, wenn es denn sein muss. Was machst du denn so in deinem Leben, zum Beispiel beruflich? Beruflich mache ich nichts. Ich hatte studiert letztes Jahr, das musste ich abbrechen aufgrund psychischer Erkrankungen. Was hast du studiert? Wirtschaftsinformatik. Und machst jetzt nichts? Musstest das Studium leider abbrechen wegen psychischer Probleme? Genau. Ich bin auch aktuell in Behandlung. Jetzt nicht wegen dieser 2D, wegen dieser Hentai-Geschichte oder sowas, sondern wie gesagt wegen Anwaltgeschichten. Sagst du mir ein Stichwort, was für eine psychische Erkrankung das ist? Das sind Depressionen und eine Borderline-Störung. Ah, verstehe. Okay, gut. Damit ist nicht zu spaßen und da muss man sich gut behandeln lassen. Es könnte ja vielleicht auch sein, Bernd, wenn du diese psychischen Probleme irgendwann nicht mehr hast, dass dann auch ein ganz anderes Leben für dich aufgehen könnte. Es ist möglich auf jeden Fall, aber ich habe das auch mit meinem Psychiater so gesprochen. Er weiß auch von diesen Tendenzen. Und also er sieht da keinen Zusammenhang und ich ehrlich gesagt auch nicht. Also das ist eher ein Problem, diese Depressionen und diese anderen Geschichten, die ich mit mir selber habe. Okay. Und diese pornografische Vorlieben, das sind einfach so meine persönlichen Vorlieben. Weiß der Psychiater auch von diesen Porno-Vorlieben? Genau. Das weiß er auch. Also diese spezielle Geschichte kennt er auch. Jupp. Ja. Ja, Bernd, also du bist in guten Händen, höre ich. Du bist zufrieden mit deinem Psychiater? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie soll es denn jetzt weitergehen, wenn du jetzt das Studium erstmal abgebrochen hast? Wie planst du deinen weiteren Weg? Ja, ich denke mal, ich will langfristig eine Ausbildung machen und dann einfach ganz normal in den Berufsalltag einsteigen und mein Geld verdienen und eines Tages schön allein sterben. Wie viele Stunden Pornos konsumierst du denn am Tag? Es ist gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Das meiste geht tatsächlich darauf drauf, dass man was Neues sucht. Mhm. Weil man hat ja viel Material auf der Festplatte schon, aber das wird ja auch schnell langweilig. Deswegen klickt man sich erstmal 2-3 Stunden durchs Netz und sucht und lädt irgendwas runter. Ja. Das verbraucht eigentlich mehr Zeit als der eigentliche Vorgang. Dieses Material, was du auf deiner Festplatte hast, da ich mich damit nicht auskenne, frage ich dich, das ist doch völlig legal alles, das Material. Selbstverständlich. Ja, okay. Dann bin ich ja beruhigt. Ich hatte gerade schon eine gewisse Sorge. Ja, Bernd, also gut, das ist dein Lebensstandpunkt. Der ist genauso anders wie der Standpunkt von Marc gerade. Unterschiedliche, ganz andere Welten sind das. Aber es ist dein Leben. Wenn du dich damit arrangierst, dann soll es denn so sein. Danke, dass du uns von dir erzählt hast. Danke auch. Alles Gute. Danke, tschüss. Ja, ciao. 1:43 haben wir gerade. 1:43. Und wir machen weiter. Ich guck gerade, wir haben ja bisher nur Männer hier gehabt. Bernd, Marc, Jochen, Chris. Jetzt kommt eine Frau, nämlich die Maike. Die ist 27. Guten Morgen, Maike. Guten Morgen. Jetzt bin ich aber gespannt. Eine Frau zum Thema Porno. Das gefällt mir. Ja, eigentlich nicht. Nicht? Erzähl mal, warum hast du angerufen zu dem Thema? Ich habe angerufen, weil die Pornos meine Beziehung zerstört haben. Ah ja, na, ich meinte, es gefällt mir im Sinne, dass eine Frau sich äußern kann. Das meinte ich jetzt gerade damit. Pornos haben deine Beziehung zerstört. Erklär es mal genauer. Ja, es ist so gewesen, dass ich mit Pornos ein massives Problem habe. Schon seit mehreren Jahren, weil meine Ex-Partner halt ständig welche geschaut haben. Also die Partner, sogar mehrere Partner haben das immer gemacht. Mehrere Partner, ja. Heimlich. Unter anderem, heimlich, genau. Unter anderem? Unter anderem, ja, meine letzten 3-4 Stück, die haben das halt schon extrem praktiziert. Und der letzte, mit dem war ich jetzt 1,5 Jahre zusammen, also der hat es wirklich auf die Spitze getrieben. Erzähl mal, wie hat er es auf die Spitze getrieben? Also ich habe ihm am Anfang der Beziehung halt gesagt, dass ich ein Problem damit habe, dass ich mich unwohl fühle, wenn jemand halt regelmäßig Pornos konsumiert, dass ich mich dann herabgesetzt fühle und abgewertet fühle dadurch. Mhm. Ja, und er ist dann hingegangen und hat mir hoch und heilig versprochen, dass er es nicht braucht. Also das typische Gequatsche. Mhm. Ich brauche das nicht, gibt es mir genug. Und er hat es dann trotzdem heimlich weitergemacht. Und da waren auch wirklich so extreme, also wie ich finde, extreme Sachen dabei, wie Teenies oder Emos, also halt spezielle Sachen, wirklich spezielle Sachen. Erklärst du Emos? Emo, das sind halt ja Menschen mit bunten Haaren, Tattoos, Piercings, also extrem geschminkt und meistens halt ins kindliche Schema rein, kleine Brüste, sehr zierlich oder schmal gebaut. Und wie bist du gebaut? Ich bin, also ich sag mal, jetzt nicht unbedingt ja dick, aber ich halt ich habe schon ein bisschen zu viel. Okay, aber auf jeden Fall nicht zierlich und klein, so wie... Nein, deswegen. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass einem das dann wehtut. Wenn man sieht, der Typ ist scharf auf sowas und man ist selbst letztendlich das Gegenteil davon. Genau. Wie bist du ihm auf die Schliche gekommen? Ich habe irgendwann ein schlechtes Gefühl gehabt, weil halt unser Sexleben nicht mehr so gut lief. Also das war halt so gewesen, wenn wir dann miteinander schlafen wollten, dann ging das halt nicht. Also... es hat nicht wirklich funktioniert. Er hatte halt keine Lust so richtig, wie man normalerweise Lust auf den Partner hat. Und dann hat er mal sein Handy liegen gelassen. Mhm. Ja, und ich habe dann reingeschaut und habe das dann im Internetverlauf und im Downloadverlauf auch gesehen. Also was er da geschaut hat. Hast du es dir richtig lange angeguckt? Ich war so blöd, den Fehler wirklich zu machen und mir die Links rauszusuchen und das anzuschauen, was er geschaut hat, ja. Was hast du dabei empfunden, wenn du dann längere Zeit diese Filme konsumiert hast? Also erregt hat es mich jetzt nicht. Im Gegenteil, ich war ziemlich verletzt und geschockt und auch wütend, dass er sowas nötig hat, weil ich bin auch nicht verklemmt jetzt so oder also nicht so ein typisches Mauerblümchen, sondern schon sehr offen, was das angeht. Und er hätte es theoretisch, wenn man das jetzt mal so sehen würde, hätte er es nicht nötig, das zu schauen. Dann hast du ihn konfrontiert damit, dass du es gesehen hast und wie hat er sich versucht zu rechtfertigen? Er hat sich ausgeredet, er hat gesagt, sein Bruder wäre an seinem Handy gewesen, dabei, wer guckt denn bitte über das Handy seines Bruders Pornos? Mhm. Ich war dann wirklich sauer, wir haben darüber geredet, er hat auch gesagt, er lässt es, aber er hat es jetzt, das ist jetzt 1,5 Jahre her, er hat es 1,5 Jahre nicht gelassen, also er hat es jetzt bis vor 5 Wochen oder so immer weitergemacht. Ach so, ihr seid so frisch getrennt jetzt erst. Ja, wir sind ganz frisch getrennt. Und ist wirklich der Grund, würdest du sagen, der Pornokonsum? Ja, das ist definitiv der Grund, weil das hat mich so fertig gemacht. Er hat es immer wieder getan, er konnte nicht mit mir schlafen. Er hatte kein Interesse an mir, also sexuelles Interesse an mir. Das hat mich so fertig gemacht. Ich saß hinterher nur noch jeden Abend und habe geweint im Zimmer. Ja. Und wahrscheinlich hat er gar keine Erektion mehr bekommen. So will ich es jetzt nicht sagen, aber es war halt nicht, ich sag mal so standfest, wie wenn man jetzt 2-3 Tage keinen Sex hatte. Das hat mich dann auch frustriert. Hast du aber wirklich auch Pech, Maike, dass du mehrere Partnerschaften und Freunde hattest, die so pornomäßig drauf waren? Da hast du es dann aber auch richtig abgekriegt. Ja, leider. Also ich hätte ja gedacht, es gibt halt noch, viele sagen ja immer, jeder guckt Pornos und da mal einen Mann zu finden, der vielleicht nicht so extrem treibt. Mhm. Das ist wirklich in der Tat ein Phänomen. Vielleicht können wir das heute Abend sogar noch oder morgen erörtern, wenn wir es heute nicht mehr schaffen. Warum gucken so viele Männer Pornos? Und warum gucken eigentlich wenig Frauen Pornos? Es gibt Frauen, ich kenne ein paar, die haben es mir gestanden, dass sie das auch tun. Aber in das Gros der Frauen macht es nicht. Warum ist das so? Du bist eine Frau, erklär es mir. Warum turnen dich Pornos nicht an? Boah, gute Frage. Ich kann ja jetzt nicht sagen. Also ich bin halt immer der Meinung gewesen, bevor ich mir ein Porno anschaue, dann versuche ich doch lieber realen Sex zu bekommen, vor allen Dingen, wenn ich einen Partner habe. Und Nee, gibt das irgendwie auch nicht. Also ich könnte mir das wirklich 2 Stunden angucken, ohne da irgendwie... Ja, das ist die Frage. Okay, du bist jetzt zum Beispiel solo, könnte man ja sagen, okay, machst dir mal einen netten Abend, schön kuschelig auf der Decke und guckst dir so ein Filmchen an, aber es regt sich bei dir nichts. Nö. Wann regt sich denn bei dir was? Wann sich bei mir was regt? Ja, wenn ich einen Menschen greifbar habe. Ja, okay, mal abgesehen, der Mensch ist nicht real da. Was muss passieren, damit du als Frau, Maike, in Stimmung kommst? Gute Frage. Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also so habe ich mich ja mit dem Thema jetzt für mich selber nicht auseinandergesetzt. Aber du masturbierst doch sicher ab und zu mal. Ja, klar, aber dafür brauche ich keine Pornos. Ja, aber jetzt ist hier die interessante Frage. Jeden Kerl, den ich frage, wenn ich frage, was denkst du beim Masturbieren, kriege ich sofort eine klare, schnelle Antwort. Was denkst du beim Masturbieren? An Menschen, die mir halt gefallen, ne? Es gibt ja auch ein paar Stars oder Schauspieler oder so oder einfach. Okay, nehmen wir irgendeinen Star. Wir müssen ja keinen Namen nennen. Wir reden jetzt offen miteinander. Denkst du dann, wenn das ein Schauspieler, natürlich ein Mann ist, denkst du dann an den Schwanz von dem Schauspieler? Oder wie? Nee, eigentlich nicht. Ne? Ich denke eher daran, so was man halt mit dem umsetzen könnte. Kuscheln, so. Anpassen. Jetzt nicht an den Schwanz. Also. Ich verstehe, also okay. Also mehr so die Soft-Nummer. Ein bisschen kuscheln, ja, streicheln, ja, Zärtlichkeit, Erotik, genau. Sowas. Ich bin Romantiker, leider. Ja, ihr Mädels seid immer so romantisch, was ja auch sehr hübsch ist bisweilen. Ja, Maike, also es tut mir wirklich sehr, sehr leid mit deiner Geschichte. Jetzt ist die Beziehung dahin. Ich kann nur hoffen, dass der nächste Typ nicht so drauf ist. Ich finde es auch doof, wenn man in einer Beziehung ist und sich dann so gehen lässt. Es ist schon auch eine Beleidigung für die Partnerin. Irgendwie schön, dass du das so siehst. Ja, es ist schon so. Das muss man so sehen. Das tut mir leid für dich, Maike. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass das beim nächsten Mal anders wird. Ja, danke schön. Von Herzen alles Gute. Danke schön, war nett mit dir zu sprechen. Gib ich gern zurück. Tschüss. Danke. Tschüss, Maike. Ciao. Also, ihr lieben Mädels, ich würde gerne wir werden es wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen, es ist nicht immer so viel Zeit, aber wir können ja morgen auch noch ein bisschen darüber reden. Ich würde wirklich auch gerne mit einer Frau reden, oder mit Frauen reden, die den klassischen Porno gerne gucken. Oder vielleicht irgendeinen anderen Porno. Oder wenn ihr schon einen Porno guckt, auf was kommt es euch dabei an? Und parallele Frage, was erregt euch sexuell? Die Maike hat es gerade schon gesagt, so in der Fantasie. Was geht bei euch im Kopf ab, wenn ihr Spaß mit euch selbst habt? So, weiter geht es mit André. André ist 49. Guten Morgen. Ja, hallo, hier ist André. André, freue mich, dass du da bist. Ja, danke schön. Was hast du zum Thema Porno zu sagen? Ja, also ich bin 2000 von Timmendorfer Strand nach Berlin gezogen, wo auch meine Heimatstadt ist, und brauchte unbedingt Geld und habe dann in einer Zeitung gelesen, sie besuchten Erotikdarsteller und habe mich dann darauf gemeldet. Geht das noch mit 47? Ging Bitte? Das noch? Ging das noch mit 47? Wieso? Ich bin jetzt 49, das war 2000. Ach so, ich habe vor 2 Jahren. Ich hab's verstanden. Nein, das war 2000. Entschuldigung, ich hab's verstanden. Okay, so. Und dann bin ich also da hin und dann wurde dann ein HIV-Test mit mir gemacht, ein Schnelltest. Da musste ich nur noch 50 Mark bezahlen. Das war ja noch Mark. Und habe dann die Darstellerin, wie gesagt, kennengelernt, die Darstellerin. Und musste dann das Drehbuch sozusagen anschauen, was gemacht werden soll und. War auch ein wunderbar, also hat mir gefallen, muss aber noch dabei noch sagen, ich bin eigentlich schwul. Ach so. Oder ich habe auch mal mit Frauen früher was gemacht, aber habe gedacht, naja, egal, macht ja nichts, mach's einfach mit. Na und dann habe ich diesen Dreh da mitgemacht. Nee, nach einer Woche. Ich habe noch eine Frage. Gab es denn nicht so ein Casting vorher? Dass du dich da irgendwie nackig vor jemanden hinstellen musstest? Damit ich hatte jede Menge Bilder mit. Okay, Bilder sind Bilder. Du musstest dich nicht ausziehen vor irgendeinem Produzenten da? Nein, musste ich nicht, nein. Ach, und die haben auch nicht nach Schwanzlänge geguckt und so was? Nee, gar nichts. Die haben ja von mir Erotikfotos gesehen. Also jetzt, ich habe früher war Model als Bodypainting. Okay. und auch so meine privaten Fotos, die ich gehabt habe, und da waren sie total mit einverstanden, haben gesagt, okay, dich nehmen wir. Okay, und dann kam es zur ersten Produktion. Dann kam es zur ersten Produktion, ja, und die war also total katastrophal. Weil? Weil hinter der Kamera war halt der Kameramann, ja, dann noch sechs andere verschiedene Leute. Da sind sehr viele am Set, das ist so wie bei einer normalen Filmproduktion. Ja, ja. Und dann war noch die Ehefrau vom Kameramann da mit einem Kinderwagen. Das Kind hat geblökt. Ach so je. Und der Hund ist ständig durch die Kamera gelaufen. Und du solltest in Stimmung kommen. Ich sollte da dann in Stimmung kommen, ja genau. Und wir haben also so getan, also es wurden, wir mussten dann von aus dem Keller mussten wir dann so irgendwie so eine Spinte hochtragen. Das sollte dann so aussehen, als wären wir in einer Schwimmhalle, in einer Umkleidekabine. Mhm. Und dann mussten wir uns da auf die Bank darauf packen und wie auch immer, dann ging das da los. Und ich hatte so ein bisschen Angst gehabt, weil ich bin gepierst am Schwanz. Mhm. Und sie war halt gepierst an der Zunge und auch im Intimbereich. Und ich hatte dann immer Angst gehabt, jetzt könnte vielleicht was passieren. Mhm. Mhm. Und immer wieder... Aber hast du denn überhaupt, wenn du schwul bist und dich nicht so sehr für Frauen interessierst, hast du denn überhaupt und dann nur noch in der Umgebung eine Erektion bekommen? Ja, das war das Problem, weil jedes Mal, wenn dann irgendwie was gewesen ist, dann ist er wieder runtergegangen und dann bin ich aufs Klo gegangen und habe dann erstmal warmes Wasser über meinen Schwanz laufen lassen, damit er wieder hochging und dann wurde wieder 10 Minuten gedreht und dann ging er wieder runter und es ging dann immer hin und her und deshalb auch diese 9 Stunden. Hattest du denen das eigentlich vorher gebeichtet? Ja, die wussten das. Die wussten das, dass ich halt mit einem Mann zusammen bin, mit dem ich auch heute verheiratet bin. Ah ja. Und jedenfalls... Ich überlege gerade, gab es in der Zeit schon sowas wie Viagra? Ich glaube schon, aber man kam da noch nicht so leicht ran. Ah, auf jeden Fall hast du die solche Art von Hilfsmitteln nicht benutzt. Nein. So, 9 Stunden hat der erste Dreh gedauert. Ja. Und hat es denn dann mit viel Mühe und Anstrengung geklappt? Es hat geklappt, ja, na klar. Es wurde ein Film produziert und den habe ich auch heute noch zu Hause. Es war zwar schon DVD da, ja, aber ich habe halt eine Videokassette und die habe ich auch zu Hause und die schaue ich mir öfter mal an und mit meinem Freund zusammen und so und dann werden wir halt miteinander geil und dann haben wir halt miteinander Spaß und dann wird der Fernseher ausgemacht. Euch erregt das, wenn du in dem Porno mit einer Frau Sex hast? Ja, weil es halt nicht weil es eine Frau ist, sondern weil es einfach eine andere Perspektive ist. Ach so, verstehe. Ist es denn bei diesem einen einzigen Film geblieben? Sie wollten eigentlich mehr und ich habe dann gesagt, also nee, also diese Strapaze mache ich nicht nochmal mit, weil sie wollten also für das gleiche Geld, ich habe ja damals 1000 Mark bekommen dafür und dann wollten sie dann noch mit mir Fotos machen im Aufzug, das war ein gemietetes Loft, mhm, wo wir den Film gedreht haben und dann mussten wir dann halt im Fahrstuhl so tun, als ob wir für jetzt so Schmuddelblätter, ich will jetzt keine Namen nennen, mhm, aber da wurden dann halt Fotos gemacht, die dann so nur andeutend waren und die dann wieder weiterverkauft wurden. Ich also musste meine Rechte total in dem Sinne abgeben. Also wobei die Fotos sicher einfacher waren für dich zu machen als den Film. Ja, auf alle Fälle. Also die Fotos hast du dann noch gemacht? Bitte? Die Fotos hast du dann noch gemacht? Die Fotos haben wir dann noch gemacht, ja, aber ich hab für diese Fotos habe ich kein Geld gesehen. Ach so, ich hätte jetzt gerade auch gedacht, dass da mehr Geld rausspringt. Nee. Und sie wollten ja dann beim zweiten Dreh, wollten sie ja noch mehr an Material haben, aber den gleichen Preis dafür haben. Da hast du gesagt, also nicht mit mir. Nee, da habe ich gesagt, nee, was soll das? Ist dieser Film, den du da gedreht hast, der ist richtig dann so veröffentlicht worden und den konnten andere kaufen oder sich irgendwo... Ja, den konnte man in der Videothek, konnte man sich ihn ausleihen. Ich will jetzt auch nicht den Namen sagen. Nee. Bist du irgendwann von irgendwem angesprochen worden auf diesen Film? Nein. Glaubst du, dass es vielleicht doch irgendjemand gesehen hat aus deinem Bekanntenkreis, Verwandtschaft, Arbeitskollegen oder so? Ja, ich denke mal schon. Ich denke mal schon, weil ich schon zu viel davon erzählt hatte. Ja. Na, dass sie dann halt in der Videothek gegangen sind und haben sich dann diesen Film ausgeliehen, um zu sehen, na, wie ist denn der Junge gebaut oder wie auch immer. Wie war denn der Film, ob das stimmt, was ich da erzählt habe oder nicht? Du hast ja gerade gesagt, wie schwierig das ist, in so einem Filmset dann sowas Intimes zu spielen. Wie sehr spielte deine Scham auch eine Rolle, dass du nicht so gut konntest? Sehr mies, muss ich sagen. Also viel. Du hast dich schon geschämt. Geschämt habe ich mich schon, ja, das stimmt. Ja, klar, das kann ich auch verstehen. Das ist ja eine Privatsphäre, die von mir einfach veröffentlicht wurde. Ja, genau. Und es gucken eben so viele Leute zu, die sich eigentlich gar nicht dafür interessieren, sondern nur für das filmische Produkt. Ja, eben, genau. Wie bist du denn mit dieser Frau klargekommen, während, wenn es dann richtig zur Sache ging? Es ging einigermaßen. Also ich habe bei ihr oral gar nichts gemacht. Mhm. Ist mir ja nicht so mein Ding. Aber sie hat sich gefreut und sie hat halt mein Sperma sozusagen ins Auge gekriegt. Dann musste wieder geschnitten werden und dann hat sie sich das Auge gewischt und es hat gebrannt bis zum geht nicht mehr. Aber das ist nicht mein Problem, sondern ihr Problem gewesen. Das sind die Alltagsschwierigkeiten beim Dreh eines pornografischen Produktes wahrscheinlich. Lieber André, danke, dass du uns auch von deiner Geschichte erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Und viel Glück noch für die restliche Zeit. Dankeschön. Tschüss. Jo, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere heutige Sendung in der Technik Nami Strack. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio 1 Live, ein Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.